Schnee, Lebigkeit, ein Symbol der heutigen Zeit. Suche nicht nach einer Sache, die an Bedeutung verliert. Liebe ist etwas, das heute nur noch bedingt existiert. Ein Prozess in deinem Gehirn, der dich auf Wolke 7 hebt. Während du schwebst, steigert es die Chance, dass du umso tiefer fällst. Doch sei dir dann einfach bewusst, dass der Schub an Glückshormonen nur der Fortpflanzung dient. Eigentlich ist es ein überbewertetes Gefühl. Lieben kannst du Familie, sie bleibt für immer blutsverwandt. Liebe an Frauen zu verschenken, kann dir dein Genick zerbrechen, schneller als dir lieb erscheint. Ich habe mich selber abgewandt. Keine der Frauen wird jemals zu hören bekommen diese drei Worte. Schau dir doch wirklich einfach genauer an, in welcher Zeitepoche du dich mittlerweile befindest. Glaubst du denn wirklich, dass diese Scheißsuchen heutzutage gute Ehefrauen abgeben könnten? TikTok Live, it's Cock Vibe. Du bist ein wandelnder Horror, so wie die Krähe in dem Scheißfilm. TikTok Live, it's Cock Vibe. Instagram lässt sich dann arrogant werden, wenn sich die Inbox füllt. TikTok Live. Horror, so wie die Krähe in dem Scheißfilm. TikTok Live, it's Cock Vibe. Instagram lässt sich dann arrogant werden, wenn sich die Inbox füllt. Liebe bringt Schmerz, doch Hass, der mir noch bleibt. Denn Liebe vergeht. Am Ende, da gehen wir alle getrennte Wege für uns allein. Liebe bringt Schmerz, doch Hass, der mir noch bleibt. Denn Liebe vergeht. Ich trenne mich von Illusionen der Liebe, sowas ist es einfach nicht wert. Ich kann dir nur raten, dich nie zu verlieben, dann wirst du den Schmerz niemals spüren, der vorher ein anderes Feeling war. Erspar dir den Stress, Weiber sind gut, nur für das Bett. Fick auf die Ex, sie ficken dein Kopf. Doch lass sie nicht nehmen, ein Stück von deinem Stolz. Kopf hoch, weitermachen. Weiber sind so Sachen auf den Spuren. Dieser Scheißsuchen steigt der Bodycount höher als die Leichenzahl in meinen Tracks. Es geht nicht um Beziehung, es geht nur um Sex. Passe dich an, gib ihnen niemals zu viel von den Dingen, die dich selber zerstören. TikTok Live, it's Cock Vibe. Du bist ein wandelnder Horror, so wie die Krähe in dem Scheißfilm. TikTok Live, it's Cock Vibe. Instagram lässt sich dann arrogant werden, wenn sich die Inbox füllt. TikTok Live, it's Cock Vibe. Du bist ein wandelnder Horror, so wie die Krähe in dem Scheißfilm. TikTok Live, it's Cock Vibe. Lässt sich dann arrogant werden, wenn sich die Inbox füllt.